Das Bergwerk der Bilder. Jor, der blinde Bergmann, stand vor seiner Hütte und lauschte in die Weite der Schneefläche hinaus, die sich nach allen Seiten erstreckte. Die Stille war so vollkommen, dass sein feines Ohr eines Wanderers Schritte im Schnee knirschen hörte, der noch sehr weit entfernt war. Doch die Schritte kamen auf die Hütte zu. Joa war ein großer alter Mann, doch war sein Gesicht bartlos und ohne Furchen. Alles an ihm, sein Kleid, sein Gesicht, sein Haar war grau wie Stein. Wie er so reglos dastand, sah er aus, als sei er aus einem großen Stück Lava gemeißelt. Nur seine blinden Augen waren dunkel und in ihrer Tiefe war ein Glimmen wie von einer kleinen Flamme. Als Bastian, denn er war der Wanderer, herangekommen war, sagte er: »Guten Tag, ich habe mich verirrt. Ich suche nach der Quelle, wo das Wasser des Lebens entspringt. Kannst du mir helfen?« Der Bergmann horchte auf die Stimme hin, die da sprach. »Du hast dich nicht verirrt. Aber sprich leise, sonst zerfallen meine Bilder.« Er winkte Bastian und der trat hinter ihm in die Hütte. Sie bestand aus einem einzigen kleinen Raum, der schmucklos und äußerst karg eingerichtet war. Ein Holztisch, zwei Stühle, eine Pritsche zum Schlafen und ein Brettergestell, in dem allerhand Nahrungsmittel und Geschirr aufbewahrt wurden. Auf einem offenen Herd brannte ein kleines Feuer, darüber hing ein Kessel, in dem eine Suppe dampfte. Jean schöpfte zwei Teller voll für sich und Bastian, stellte sie auf den Tisch und forderte den Gast mit einer Handbewegung zum Essen auf. Schweigend nahmen sie ihre Mahlzeit ein. Dann lehnte sich der Bergmann zurück, seine Augen blickten durch Bastian hindurch in eine weite Ferne. Flüsternd fragte er: »Wer bist du?« »Ich heiße Bastian Balthasar Bux.« »Ah, deinen Namen weißt du also noch?« »Ja, und wer bist du?« »Ich bin Jor, den man den blinden Bergmann nennt. Aber ich bin nur im Licht blind. Unter Tag, in meinem Bergwerk, wo vollkommene Finsternis herrscht, kann ich schauen.« »Was ist das für ein Bergwerk?« »Es heißt die Grube Minrod. Es ist das Bergwerk der Bilder.« »Das Bergwerk der Bilder?« wiederholte Bastian verwundert, »so etwas habe ich noch nie gehört.« »Und doch ist es gerade für solche wie dich da, für Menschen, die den Weg zum Wasser des Lebens nicht finden können.« »Was für Bilder sind es denn?« Jor schloss die Augen und schwieg eine Weile. Bastian wusste nicht, ob er seine Frage wiederholen sollte. Dann hörte er den Bergmann flüstern: »Nichts geht verloren in der Welt. Hast du jemals etwas geträumt und beim Aufwachen nicht mehr gewusst, was es war?« »Ja, oft.« Jor nickte gedankenvoll. Dann erhob er sich und machte Bastian ein Zeichen, ihm zu folgen. Ehe sie aus der Hütte traten, fasste er ihn mit hartem Griff an der Schulter und raunte ihm ins Ohr: »Aber kein Wort, kein Laut, verstanden? Was du sehen wirst, ist meine Arbeit von vielen Jahren. Jedes Geräusch kann sie zerstören. Darum schweige und tritt leise auf.« Bastian nickte und sie verließen die Hütte.